Byte FM. Es ist 15 Uhr. Hier ist die Kantine mit Christian Thiaben. 2 Stunden aktuelle Musik hier auf Byte FM. Erstausstrahlung immer Montag mittags. Eine Wiederholung am Sonntagnachmittag. Und in den kommenden knapp 120 Minuten hoffentlich gute Unterhaltung. Marina, Track vom neuen Aerobic-Album Number True, das hier Album der Woche ist bei Byte FM. Carsten Meyer mit seiner Platte entsprechend hier im Programm, nicht nur in der Kantine zu hören, und auf der Webseite gibt's dazu noch was zu lesen. Am vergangenen Wochenende war ich im Konzert von Aerobik hier in Hamburg, Open Air im Stadtpark. Sehr schön, großer Höhepunkt natürlich sein Urlaub in Italien, Song, aber auch andere Dinge konnten begeistern, und besonderer Moment sicherlich auch seine Widmung an Patricia Wedler in Form einer Coverversion des gemeinsamen Stücks Hinter dem Hügel. Patricia Wedler, kürzlich verstorbene Musikerin, bekannt als DJ Patex, Teil von School of Zuversicht bzw. Betreiberin dieses Projektes und ein wichtiger Bestandteil der Hamburger Musikszene rund um den Pudelclub, und dementsprechend hier nun auch mit Musik im Programm. Ich habe was Älteres von ihr genommen, von dem frühen Album von der School of Zuversicht, Neubaugebiet, gab es damals Remixe 2011. Neubaugebiet Remixe from Idiot Town hatten unter anderem eine Version des Titels parat, der im Original Beckett says in this world there are more pricks than kicks, und in der John Callahan Version hat der britische Künstler irgendwie das Wörtchen R verschluckt oder bezieht sich darauf, dass es vielleicht bei Frau Wedler in den Vocals etwas verschluckt ist. Auf jeden Fall hier Beckett says in this world there are more pricks than kicks, John Callahan Remix. What came this afternoon looking for, your captain says. We're drinking whiskey all night long in the hotel lobby. It looks like a mistake on first sight. And the city lights sparkling. Cakes. What should I say to that? What should I say to that? Its father is my father's son. Batman's father is my father's son. John Callahan Remix von Beckett Says In This World There Are More Pricks Than Kicks, Stück von School of Zuversicht, eins der vielen Projekte, die die Handschrift von Patricia Wedler trugen, kürzlich verstorbene Hamburger Musikerin, Künstlerin und Aktivistin, die über die Musik hinaus auch noch andere Projekte, unter anderem die legendäre Planbude mit betrieben hat, musikalisch mit ihrem eigenen School of Zuversicht Projekt oder in den diversen Projekten rund um den musikalischen Partner Knarf Röllem zu erleben. Ich bringe hier einfach noch ein Stück von diesem Remix-Album vom Neubaugebiet. Neubaugebiet Remixe from Idiot Town. Tolle Platte von 2011. Darauf nicht nur Remixe, sondern auch ein Replay. Die Gruppe Festland hat sich damals den Track A Night in Berlin vorgenommen und irgendwie passt das als Rückruf auf Patricia Wedler, auch Musik zu nehmen, bei der sie sozusagen hinter dem Konzept, hinter der Idee der Anstiftung zurücksteht. Rest in Peace, Patricia Wedler, DJ Patex, hier School of Zuversicht im Festland Replay, A Night in Berlin. like a machine. Your dream is like a machine. Your dream is like a machine. Festland und ihre Version von School of Zuversichts in Night in Berlin. Hier kurzer Nachruf auf Patricia Wedler. Gab sehr viele Nachrufe jetzt schon zu lesen. Heute, wenn ihr die Erstausstrahlung hört dieser Sendung, gibt es bei uns im Programm hier bei BYTE-FM auch noch eine ganze Sendung, die sich mit Patricia Wedlers Schaffen auseinandersetzt im Ausgabe Bella Utopia. An allem ist zu zweifeln, wie die Zeit vergeht, von Was ist Musik, wird Klaus Walter sich heute auch nochmal mit dieser Ausnahmekünstlerin beschäftigen. Hier in der Kantine geht es jetzt weiter mit einem Projekt, das ihr vielleicht gefallen haben würde. Memorials heißt eine Band aus England. Dahinter verbergen sich zwei britische Avantgarde-Bands. Pop-Veteranen Verity Sussman war bei Electra Lane und Matthew Sims hatte unter anderem in einem Line-Up bei Wire mal mitgespielt. Jetzt sind sie zusammen die Memorials und die erste Veröffentlichung ist ein Doppel-Soundtrack. Ich habe hier Music for Film Women Against the Bomb aufgelegt, einen der beiden. Und Women Against the Bomb ist eine Beschäftigung im Dokumentarfilm-Modus mit dem Greenham Common Women Peace Camp. Das war eine gegen die Cruise Missiles Stationierung in Cardiff ausgerichtete, langjährige, sehr interessante Kollektivaktion von Frauen, die dort die Gelände und Zufahrten besetzten, um gegen die Nuklearbewaffnung in England anzutreten und einen relativ einflussreichen zivilen Widerstand geleistet haben. War recht interessant, werde ich versuchen, mir anzugucken, den Film. Wir haben jetzt hier aber erstmal die Musik der Memorials von diesem Music for Film Projekt. Der andere Film ist etwas weniger sozusagen direkt beziehbar. Trams ist eine Dokumentation über die New Romantic Szene, aber wie gesagt, wir kommen hier bei den Memorials mit ihrem Music for Film Part 2 Women Against the Bomb Track ums Eck und dieser hier heißt Take the Toys from the Boys. What do you want more atom bombs for? You've got Byte FM. When it gets good, I hold on tight. I might not get another moment. If someone throws a joke, I don't start a fight. Light von A Place to Bury Strangers im War Together Acid Remix, jetzt erschienen auf dem Album See Through You Re-Realized, dieses Original dieser Platte, letztes Jahr im Februar, glaube ich, erschienen. Jetzt gibt es von den New Yorkern A Place to Bury Strangers, so eine Post-Punk-Band, die schon 6 Alben jetzt, glaube ich, draußen hat. Ein Remix-Album mit diversen Gästen, unter anderem von ihrem eigenen Label dazugeholt, eben diese War Together Band, die diesen Acid Remix gerade gemacht hat. Und War Together ist so ein Sammelbecken für Musiker, die früher mal bei The Rapture oder auch LCD Sound System zu hören waren und noch anderen. Ganz schöne Version. Hier in der Kantin geht's jetzt nochmal weiter mit Anadol, mit dem großartigen Hatirala Album und zwar einfach mal mit dem Titelstück. Anadol mit dieser nochmal neu aufgelegten Hatirala-Platte hier. Willkommener Gastmoment in meinen Playlisten. Wunderbare Musik mit altmodischen Synthesizern und Drum Machines, stehe ich sehr drauf. Und wir bleiben ein bisschen im Retro-Synthi-Modus beim Projekt Cynthia, das Leon Michaels betreibt. Das wird gern mal als All-Star-Projekt oder Supergroup, genau so möchte er das verstanden wissen, gesehen. Wobei die neuen Tracks eigentlich wohl wieder nur von ihm produziert sind. Vorgänger hatte er immerhin mit dem Drummer Homer Steinwise zusammen realisiert. Und das ist jetzt bei seinem Label Big Crown der Versuch, mit Cynthia den Synth-Pop-Trend in Boogie-Kontext zu stellen. Und wie ich finde, eine sehr spannende Geschichte. Die isländische Vokalistin Mala ist jetzt auf der folgenden Nummer zu hören. Die heißt You and I. Und ich freue mich schon, wenn es dann ein ganzes Album irgendwann geben wird von Cynthia. +35 45 You and I featuring Mala hier in der Kantine auf Byte FM. Und wir kommen zur Musik von Bree Jean, Musikerin, hauptsächlich an der Percussion, die auch gerne im Liner bei Toro y Moi oder Poolside zu hören ist, aber selber solo auch sehr schöne Platten macht, zum Beispiel letzten August das Album Angelo herausgebracht hat. Und es gibt es jetzt nochmal in einer Deluxe-Fassung mit ein paar extra Tracks. Und darum gibt es jetzt den Bree Jean-Titel Oulala im Bad Tuner Remix. Bad Tuner Produzent aus Brooklyn. Thank you. La La von Brigand im Bad Tuner Remix, erhältlich unter anderem auf der Deluxe-Fassung des Brigand-Albums Angelo. Und hier geht's weiter mit Evelyn Emerson und ihrem Album Evelyn Emerson and the Charm. Von dem wollte ich immer schon mal den Karaoke-Song hier einsetzen. Song von Emerson, Avalon, nein, umgedreht, Avalon Emerson. Und das Album Avalon Emerson and the Charm ist schon ein bisschen draußen, aber für mich ein Höhepunkt der Elektropop-Saison sozusagen. DJ auf Popfaden. Avalon Emerson hat für ihr Album unter anderem den Produzenten Bullion beauftragt. Ein bisschen warten musste man, bis man neue Musik von Speech de Belle auflegen konnte. Die hat zwischendrin immer mal andere Dinge getrieben. 2009 mit ihrem Debütalbum gleich in Mercury-Preis-Kategorien in England vorgestoßen und eine Pionierin des Female Rap in der UK-Szene. Jetzt kam das vierte Album gerade heraus, Sunday Dinner on a Monday, und dieser Essensbezug im Titel macht natürlich Sinn bei einer Künstlerin, die ihr drittes Album mit einem Kochbuch zusammen herausgebracht hat in England, unter anderem auch für so Auftritte in dem Kontext zu bekannt ist und unter anderem einen Podcast macht, in dem sie mit musikalischen Gästen kocht und derlei. Jetzt aber hat sie ihr Süppchen mal wieder musikalisch für uns bereit. Hier ist Speech de Belle mit Ten, Ten, Ten. Even if I take a back seat, I'm still sitting on 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. I don't wanna argue, sis. You know what I'm saying. I only turn back for one reason, so you can see my face. Must be the dumplings, must be the yams, must be the jeans, better believe I ran. See, if you don't know your roots, you will get lost out here. Putting bundles in a bando while your barber's trimming off your share. We're not the same wavelength, our vibrations do not match. With this conductor frequency, I do it natch, yeah. I don't know what happened to your boy, I didn't see a thing. You should have kept up with the car, they dashed him in, yeah. I'm in top shape, I'm in top form, Serena Williams. If I try to dig up the thing, I'm getting on. I don't remember where I buried it. When you see me at a row, I'm standing on 10. Even if I take a back seat, I'm still sitting on 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. When you see me at a row, I'm standing on 10. Even if I take a back seat, I'm still sitting on 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. I don't pick or choose love, you see where I land. My ancestors, they've been here all the way up to Ireland. Full of promise, I'll help you see that I can. The nerve of you with these optics, we got a problem with you, Stan. Too many cooks in the kitchen, I'm hearing about you in Mexicana. Shutting up young girls, Mr. Jailbait, no essay, no wahala. We know what you did, we know what you did in G. And now all bills at your house, and it's because B. Times are changing, new dimension, we have to adjust what it meant. Fix your seat, compress your clutch, if you can belt, then listen. Like a football chant, all the way overseas. Peace to the gods, overstand and oversee. When you see me at a row, I'm standing on 10. Even if I take a back seat, I'm still sitting on 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. When you see me at a row, I'm standing on 10. Even if I take a back seat, I'm still sitting on 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. If you ask me, I'm feeling just like a 10. Ten, ten, ten, Speech de Belle von ihrem neuen Album. Und das heißt Sunday Dinner on a Monday. Und ist für eine Sendung, die an einem Montag erst ausgestrahlt wird, natürlich optimal betitelt. Denn natürlich sind das alles Sonntagsbraten, die ich hier serviere. So auch das neue Album der US-ghanaischen Künstlerin Amare. Fountain Baby heißt es und Co-Star dieser Titel. Amari, Ghana und USA gleichzeitig als Heimat und damit Teil der derzeitig sehr afrikanisch geprägten coolen Popmusik, die insbesondere in den USA viel Erfolge feiert, sei hier schwer empfohlen. Und ganz früher, als ich jung war, hat man sich ja noch Kassetten gegenseitig aufgenommen, beziehungsweise hat Aufnahmen gemacht von Alben, die man nicht selber kaufen musste, weil Freunde die hatten. Und wenn ich im Moment ein Sommertape in diesem Modus gemacht haben würde, dann wäre unter anderem eine Version mit Amari's Fountain Baby auf einer Seite und Janelle Monáe's The Age of Pleasure auf der anderen. So echte Sommermusik. Wir machen hier weiter mit K-Pop im erweiterten Sinne, wenn man so will. Soju ist eine Musikerin, die eigentlich als Model ursprünglich bekannt war und eine wichtige Rolle einnimmt für die sozusagen asiatische Emanzipation in der Popkultur. Sie war das erste amerikanisch-koreanische Supermodell, war der erste Asian Speaker für L'Oreal und dann jetzt auch als Musikerin unterwegs in einem Kontext, der über einen Streamingdienst unserer Wahl gerade per Soundtrack K-Pop nochmal in die nächste Runde wirft. Wie weit man das wirklich zu K-Pop erklären will, was Soju auf ihrer aktuellen Single Waiting for You macht, weiß ich nicht, denn es ist Musik eigentlich auch vom amerikanischen Produzenten Vegin, die gar ganz sozusagen überregional funktioniert. Aber das Ganze eben Soundtrack von XO Kitty, so einer Asian American Serie. Und da gibt's Waiting for You in Season 2 zu hören. In der Canteen gibt's in der Season jetzt diesen Titel. Thank you. Byte FM. Hello, die aktuelle tolle Single der polnischen Musikerin Hania Rani. Wie sie sagt, eine Nummer, die den Zustand der Schlaflosigkeit nicht als Krisenmoment, sondern als sozusagen kreative Unruhe beschreibt. Eine spezielle Energie, nächtliches Grundsatzdenken und ähnliches sei sozusagen der ästhetische Umstand, um den es ihr bei dieser Nummer ging. Worum es genau Venera geht, ist höchstens daran abzusehen, dass es ein Album namens Stellar Drifting gab von George Fitzgerald und er vermutlich tatsächlich den russischen Namen des Planeten Venus hier als Titel genommen hat. Ich habe jedenfalls keine andere Herleitung dieses Wortes gerade parat. George Fitzgerald, ehemals in Berlin ansässiger Clubproduzent, der auf seinen eigenen Platten zunehmend den ruhigeren und intimeren Teil seines Sounds aufgreifen wollte, Musik im Grenzbereich zwischen Club- und Privatmusik nennt er das. Gibt es jetzt gerade frisch auf einer Not As I benannten EP von der eben schon anmoderierte Song Venera dann stammt. Venera von George Fitzgerald von der Not As I EP. EP, die gerade erschienen ist. George Fitzgerald, ursprünglich aus Watford in England, und von da müssen wir jetzt nach Edinburgh gucken. Von da kommt ursprünglich der Musiker, der als Barry Can't Swim reüssiert und jetzt für den 20. Oktober ein Album angemeldet hat, das dann When Will We Land heißen wird. Und dazu dieser Ankündigung gibt es eine neue Single von Barry Can't Swim. Die liegt jetzt hier natürlich in der Kantine auf Byte FM auch auf. Hier ist Barry Can't Swim mit Woman. FM. Let me tell you a story of a girl up in glory. She had the world in her hand, even Hades was a fan. You can fake it for a little while when you're lying to yourself. Try to hide from the cards that you've been dealt. Von den Gabriels aus Los Angeles, Teil des Albums Angels and Queens. Letztes Jahr gab es ja Part One dieser Platte. Im Juli, am 7. Juli genauer gesagt, ist dann Part Two und damit die vollständige Platte erhältlich. Glory, einer der weiteren Titel dieser immer wieder eindrucksvollen Band. Von den Gabriels jetzt zu Les Imprimés, das ist eigentlich ein einzelner Mensch, Morten Martens heißt er und spielt alle Instrumente auf der folgenden Nummer selber. Die ist einem Album entnommen, das am 11. August erscheinen wird, Reverie heißen. Und diese Single von Les Imprimés, wie Morten Martens sich nennt, ist Love and Flowers. Got me going in so Les Imprimés mit Love and Flowers vom bevorstehenden Album Reverie, das am 11. August erscheint und es wird bei Big Crown Records erscheinen. Und wer vorhin gut zugehört hat, ja, diesen Plattenfirmennamen auch schon bei der Nummer von Cynthia gehört. Die war von Leon Michaels, dem Betreiber von Big Crown Records und des Projekts L. Michaels Fair produziert. Und von dem liegt jetzt auch Musik auf, aber vielleicht noch spannender die Aussage, dass wir bei der folgenden Nummer oder dem Übergang von eben gehörten zur folgenden Nummer unter anderem eine Reise von Norwegen nach Finnland antreten. Morten Marten, schon exotisch genug für diesen Sound aus Norwegen kommen, gerade gehört. Aber Bobby Orosa steht dem in nichts nach. Hier bei den kleinen Big Crown Festspielen, der in Finnland beheimatete Musiker hat sich mit L. Michaels Affair, also dem Projekt von Leon Michaels, für seine neue Single zusammengetan. Gemeinsam haben die Watcher No veröffentlicht. Bobby O'Rosa and L. Michaels Affair, aktuelle Single Watcher Know, hier in der Kantine auf Byte FM. Und wir machen mit einer neuen Single weiter, der von Jerry Paper. Die heißt Now the Neighbors Can't See Me. Von Jerry Paper, veröffentlicht anlässlich einer kleinen Tour in den USA und dann betitelt Now the Neighbors Can't See Me. Wir kommen zu einer ganz regulären Veröffentlichung, nämlich dem neuen tollen Album von Michelle DiGiocello. The Omnicord Real Book heißt es. Es ist ihre erste Albumveröffentlichung auf dem legendären Jazz-Label Blue Note. Und da passt natürlich, dass sie einen waschechten aktuellen Jazzstar auf der folgenden Nummer zu Gast hat. Ambrose Akinmusiri ist im Moment einer der ganz angesagten Jazz-Trompeter und sonst mit MusikerInnen wie Vijay Iyer oder Esperanza Spalding auch zu hören. Passt aber wunderbar natürlich zur vielseitigen Michelle DiGiocello, die außerdem noch Hannah Benn bei diesem Track als Kollaborateurin gewonnen hat. Eine Klangkünstlerin mit ganz eigenem Profil, die unter anderem auch mit D'Anthony Parks und Leo Abraham gerade was veröffentlicht hat. D'Anthony Parks ja auch ein musikalischer Gast auf dem Michelle DiGiocello Album. Hier jetzt aber die Nummer von Michelle DiGiocello featuring Hannah Benn, Ambrose Akinmusiri. Hier ist Burn Progression. Watch it burn. Thank you. Give it to ya, hieß diese Nummer von einer Gruppe namens Pantayo. Und das ist ein weibliches Ensemble, die in Toronto unterwegs sind und dort Kulintang betreiben. Das ist eine archaische Musikform, die in der Heimat der versammelten Frauen, die Pantayo ausmachen, eine lange Tradition hat und einen wesentlichen in liegenden Gongs komponierte Tracks beschreibt, die in der Region eben der südlichen Philippinen, im Osten Malaysias, im Osten von Indonesien, in Brunei und Timor verbreitet ist und hier von einer queeren Frauengruppe in der Diaspora zu interessanten Crossovern benutzt wird. Gibt ein ganzes Album von Pantayo, Ang Bagdaloy heißt es, auf der sehr unterschiedliche Stücke immer mit diesen Metallophonen-Sounds zu finden sind. Wir kommen zum nächsten eigenwilligen Soundmix. Jetzt kommen ein Italiener und ein Deutscher, die sich in Südamerika getroffen haben und seither zusammen Musik machen unter dem Namen Keope. Die aktuelle Platte ist betitelt Perdidos en el Valle und dieses Stück klingt so. Lupe mit Perdidos en el Valle. Und jetzt bin ich etwas verunsichert, was die Regionalisierung der Beteiligten anbelangt. Kiope besteht aus Markus Rossknecht und Toni Brunner. Rossknecht offensichtlich in Berlin beheimatet, aber Toni Brunner mittlerweile in Presnice in Slowenien. Aber in der Biografie steht auch was von Triest. Also vielleicht ist das ein Italiener, der sich auf die andere Seite der Grenze verzogen hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Wir bleiben bei kulturellem Crossover. Experten auf diesem Gebiet sind die Gebrüder Weißenfeld seit Jahren, die Whitefield Brothers. Jetzt gibt's mal wieder Musik vom Gitarrespielenden der beiden, von Jan Weißenfeld oder J.J. Whitefield, wie er in diesem Fall mal wieder heißt. Er hat die Ehre, den ersten Release auf dem neuen Label von Madlib zu bringen. Die Madlib Invasion Music Library Series ist gegründet mit einem Album von J.J. Whitefield, das sich Ethio Meditations / Drama Al Dente nennt, und das verweist auf sozusagen zwei Seiten dieser Geschichte. Gemeinsam ist den beiden, dass sie, wie diese ganze Reihe schon andeutet, den Gedanken der Library Music verfolgt, also sozusagen stimmungsvolle Musik gedacht zum passenden Einsatz in Film und Fernsehen, Werbung und Co. und längst ein eigenes Genre für die Digger der schönen Grooves und Co. dieser Welt. Ich spiele hier einen Track von der Macaroni-Seite sozusagen, vom Drama Al Dente. Da ist alles nach Nudeln benannt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedenfalls hören wir hier jetzt J.J. Whitefield mit der Macaroni. We'll be right back. Jan Weißenfeld alias J.J. Whitefield mit einem Track von seinem aktuellen Album If You Meditation / Drama Al Dente, wie man sich vorstellen kann. Eine Hälfte ebenso Ethio-Jazz inspiriert, die andere von Spaghetti-Western, wenn man das noch so nennen darf. Macaroni, gerade gehört, hier klassischer Retro-Sound, und wir kommen von dieser Welt in die nächste für Experten, für Klangforschung. Mr. Bongo, legendärer Plattenladen und als Label tätiges Unternehmen aus London, hat eine kleine Reihe namens Luke Yuna Presents E Soul Cultura, von der jetzt gerade der zweite Teil erschienen ist. Und dieser Luke Yuna ist ein DJ aus Manchester, der mit seinem ersten Teil im letzten Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, einen recht großen Erfolg hatte und jetzt weitermachen darf. Das ist damals, ehrlich gesagt, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Darum spiele ich jetzt hier nochmal ein Stück vom ersten Teil dieser Reihe als Empfehlung, aber für beide Teile gedacht. Und die Eröffnung dieser ersten Version der E-Soul Cultura ist ein Klassiker der sowohl brasilianischen Musikgeschichte als auch der heiß begehrten raren Platten. Die Platte von Robson Jorge und Lincoln Olivetti, von der der folgende Titel genommen ist, ist ein extrem seltenes Exemplar im Original von 1982 von zwei Sidemen eher der brasilianischen Musikgeschichte, die unter anderem bei Tim Maia dabei waren und noch in einigen anderen Produktionen zu hören waren. Robson Jorge längst verstorben, Lincoln Olivetti weiß ich jetzt gar nicht, aber ihre Musik sozusagen ein absoluter Klassiker, und jetzt ein Track davon auf dieser genannten Compilation Luke Yuna Presents E Soul Cultura zu finden. Hier ist Robson Jorge mit Lincoln Olivetti und dem Titel Eva. Thank you. rarer Brasil-Klassiker von Robson Chargé und Lincoln Olivetti. Jetzt zu finden auf Teil 1 von Luke Juna Presents e Soul Cultura. Eigentlich schon aus dem letzten Jahr hier für mich aktuell, weil gerade Volume 2 erschienen ist. Dadurch bin ich überhaupt erst auf diese Compilation-Reihe aufmerksam geworden. Und damit ist auch schon Schluss für heute. In der Kantine am Mikrofon verabschiedet sich Christian Thiaben, wünscht viel Vergnügen hier im weiteren Programm. Wenn ihr die Erstausstrahlung hört, ist es jetzt Montag gleich 14 Uhr und es beginnt ein Magazin heute mit Vanessa Wohlrath. Wenn ihr die Wiederholung hört, ist es jetzt Sonntag. Und gleich um 17 Uhr öffnen sich die Grenzen des guten Geschmacks mit Henning Cordes. Zum Ausklang der Sendung bleiben wir jetzt erstmal noch brasilianisch mit dem Projekt Rio 18 rund um Karen Ellis. Da gab es eine Rio 18 featuring Young Gun Silver Fox Single kürzlich, She's in L.A., die jetzt wunderbar passt, bevor der französische Produzent Matteau mit einer Bobby Caldwell Coverversion featuring Ethel Lindsay das Programm beendet. What You Won't Do For Love am Ende vor She's in L.A. und damit von mir. Bye-bye. She said goodbye to her hometown. All it did was bring her down. She could have stayed, her mind was made. And now she's in L.A. California, USA.